Loriot würde sagen, man soll ja keine Podcast-Folge ohne Loriot-Zitat machen. Nur so werden die Lose wirklich richtig gemischt. Und ich ziehe jetzt wahllos ein Los. Ich nehme das. Das lag jetzt in der Mitte. Ne? Die meisten Leute ziehen ja aus der Mitte. Dann sind wir jetzt ganz gespannt, wer das Wanderwaffeleisen erhält. Oh, das ist aber wirklich klein. Meine Güte, wer hatte denn die Idee? Das Wanderwaffeleisen geht zum Björn. Ja, das ist doch ein Applaus wert. Björn! Das heißt, wir wissen jetzt schon, in der nächsten Folge ist, Achtung, ein Wurm drin. ein hölzerner. Danke, ich finde alleine raus. Moment, es gibt noch eine zweite. Ich habe vergessen, die Kamera auszubilden, einzuarbeiten. Ah. Das muss ich auch auf meine Kappe nehmen. Genau. ist nicht schlimm. Breites Kreuz. Zweite Auslösung. Wir losen jetzt dem Björn einen oder eine, wie haben wir gesagt? Mentorin. Mentor, Doppelpunkt Mentor. In, oder? In. Ja. Zu, genau. Diese Lose, weil das ja mehrere sind, befinden sich im Lostopf. Ah, da ist das schöne. Das ist keine Geräusch. Mundspülung. Hört sich ein bisschen an wie Mundspülung. Ja, ja, es hat, ist nicht hat was Dentales. Ja, so. Und Losverfahren ist diesmal auch relativ schlicht. Wir haben ja keine Zeit. ich greife hier. Wir haben noch hinein, keine der erste, Zeit. Und der erste, den ich hier rausziehe, der ist es dann schon. So schnell geht das heute? Heute geht das. Boah, Mann. Ja, das, damit wir die 4-Stunden-Marke nicht machen. Außerdem wird des Kamera auszubildenden Pizza kalt. Das wollen wir ja auch nicht. Also, wir haben als Mentorin hier dabei und damit auch eingeladen im nächsten Backhauscast die feine Frau Steffi. Ui! Jawohl! Das ist da großartig. Gibt's doch auch einen Applaus davor. Wir danken dem Kameraauszubildenden für diesen großartigen Support und wünschen guten Appetit. Jawohl. An der Stelle. Ja. Dankeschön, Sie waren bezaubernd. Dankeschön. Herrlich. Ja, herrlich. Jetzt finden wir irgendwie raus, wo denn die postalische Adresse ist, wo das Waffeleisen hin muss und werden das dann mal dem Peter zuspielen. Ah, ich glaube, da haben wir Connections. Ja. Ich habe da jemanden im Auge, der die Adresse kennen könnte. Zum Beispiel. Ach so, da fällt mir gerade ein, dem Gérard müssen wir noch dürfen wir noch zum Geburtstag gratulieren nachträglich. Dem dürfen wir noch. Ja, noch das darf man noch. Ja, also jetzt auch so richtig mit Audio und nicht nur getippt. Ja, von mir auch Glückwunsch. Alles Gute. Ich spiele mal ein Ständchen. Happy Birthday. Ja, wenn man das rückwärts abspielt, dann ist es tatsächlich Happy Birthday von den Beatles. Aber das kann jeder für sich zu Hause ausprobieren. Bitte. Nee, rückwärts gar nicht. Ja, ich weiß. Das haben wir nicht vergessen. Legendär ja, war das. Das war sehr, sehr schön. Legendär. Ja. Gut, dann haben wir ja jetzt die amtlichen Pflichten erledigt quasi, ne? An der Stelle, oder? Sozusagen. Ja. Ich glaube, schöner wird's nicht, oder? Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Machen wir als erstes das große Backhauscast ausquetschen. Oder machen wir als erstes Da habe ich ja gar keinen Einspieler für. No. Was ist das denn für ein Vorbereitung? Was ist da los? Das ist ein Qualitätspodcast hier. Oder machen wir das große Mentoren-Quiz-Befragen? Unsere Mentorin ist immer ganz happy. Was? Ich bin hier zum Aufpassen. Ich würd vorschlagen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen rausfinden, was der Peter eigentlich so macht den lieben langen Tag, wenn er jetzt nicht gerade, kardausenvoll vorm Mikrofon sitzt, weil er zum 8. Mal denselben Take aufnehmen muss in der Hopfologie. Und dann als Überraschung auch für unsere Mentorin heute gibt es tatsächlich im Backhauscast 2021 wieder ein Quiz. Auf besonderen Wunsch. Weil wir wissen, dass sich jeder drauf freut, gegen den Master of Quiz-Fragen Frank Backhaus ein Quiz zu spielen. Ich sage es nachher nochmal, das Spannende wird daran, dass ihr dann gerne ein Team bilden könnt, wenn ihr wollt, also Peter und Uli, und euch beraten dürft. Oder ihr spielt alle drei für euch alleine, wie immer ihr das auch machen möchtet, das könnt ihr dann später entscheiden. Aber ich denke jetzt erst einmal, schauen wir doch mal, oder was? Ich nehme die Losfeder. Du nimmst sie, ja genau, du kannst ja, du hast doch die Hütte voll mit Leuten, du kannst dir doch ein paar Leute dazu holen, notfalls. Also. Ja, die sind ja alle so schüchtern. Ja, die sehen, die brauchen nichts sagen, die sollen damit abstimmen. Also. Das kann ja so schwierig nicht sein, können auch Zettel hochhalten oder irgendwas. A, B oder C, was war das im Mittelteil? Ja. Genau, also dann kommen wir zum großen Backhauscast ausquetschen. Magst du den Jingle nochmal einspielen oder reicht der einmal? Aber selbstverständlich spiele ich den nochmal ein. Der hat viel Geld gekostet. Aha. Das große Backhauscast ausquetschen. Jawohl, lieber Peter. Der wird noch viel Geld kosten. Ja, das muss ich hier in Naturalien wieder bezahlen dann. Das sind ja die Häube, die geben wir aus. Die 2, 3, 4. Dann fangen wir doch. Ist der Peter überhaupt noch da? Ja, da ist er. Oh, cool. Ja. Ja, die Leitung nach Österreich. Ich wollte es gerade auch. Wir hätten ja heute auch schon wieder die internationale Einspielung. Ja, haben wir ja quasi. In Oboenform. Und ich meine, es wurde extra sogar eingespielt. Das ist jetzt, das ja, sollte man vielleicht noch erwähnen. Zieh mal beim Kabel an, nicht, dass dann beim Frank auf einmal das Mikrofon vom Tisch aber fällt oder so. Mhm. Das, Moment. Nein. Das geht schon. Ja, dann quetschen wir mal den Peter aus. Ja, gut, dann starten wir doch mal mit der einfachsten Frage. Ich denke, in dem Falle für ihn schon. Wie heißt du denn? Ja, hallo, mein Name ist Peter Zeintl. Peter wie Heidi. Ja, so ähnlich. Das ist sehr, sehr schön. Ich finde gerade die anderen Fragen. Du findest die anderen Fragen gar nicht, dann mache ich so lang weiter. Was haben wir denn immer als zweites gefragt? Wie alt bist du, Peter? Dürfen wir nach deinem Alter fragen? Na, ich bin 43. Ja, Jahrgang 43. Ach, nee, Na, 77er Jahrgang, der beste Jahrgang. Sehr, sehr schön. Ja, bis der Frank die Fragen gefunden hat, mache ich mal locker flockig weiter. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind die denn? Hat's der Hund gefressen? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Was uns immer interessiert natürlich ist der Familienstand und zwar tatsächlich aktuell und gewünscht. Also aktuell und gewünscht stimmt überein. Ich bin glücklich verheiratet und habe 3 Kinder. Okay. Frank, soll ich die Frage schicken? Das Leben spielt mir gerade ganz merkwürdig mit, aber was soll's. Ja, schau mal, ob die Losfee irgendwas im Mund hat. Das kann nur die Losfee schuld sein. Das wäre auch sonst.

Katzen auch. Katzen, ich bin ein Katzenmensch. Hunde werden geduldet, aber Katzen geliebt. Ja, und ihr habt auch eine oder gleich mehrere, oder? Ja, wir haben 5 Katzen, 2 oh. Hunde, 2 Hasen. Ja, gut. Das ist ja dann auch ein weiterer Grund, nicht in ein kleineres Haus umzuziehen. Ja, einen der Hunde, der ist schon 16, das ist ein alter Jack Russell. Der zweite Hund ist ein chinesischer Nackthund. Die hat so, wir haben eigentlich fast lauter Findelkinder vom Tierheim. Ah, okay. Eine Katze haben wir sie vom Züchter geholt. Und die anderen Katzen, Hunde und Hasen sind eigentlich Findelkinder oder schiefgegangene Aufpäppelpflege, weil die sind einfach dann picken geblieben und sind nicht mehr weitergegangen. Die sind dann da geblieben, wo es eigentlich nur für 4 bis 6 Wochen zum Kräftesammeln untergebracht werden sollten. Und die sind dann bei uns geblieben, auf immer. Das passiert. Ja, das ja? ist so gerade nach ja. Weihnachten ist das immer wieder der so Fall. Hat der, das ist doch ein Scheißgeschenk. So hat der Tierpark dann, Eckenhagen auch angefangen. Ja, die letzten 2 Katzen, die wir gehabt haben, die haben es von einer Zwangszucht geholt. Die sind 3-4 Mal im Jahr sind die zwangsbefruchtet worden und da hat der Züchter dann die Maine Coon Kätzchen weiterverkauft. Die sind auch, wenn man es will, zwischen 900 und 1200 Euro kosten die bei uns. Ach, das Schande. Und die waren 2 Mädels, ganz arme Tiere, die haben wir, hat der mittlere Sohn jetzt bei sich aufgenommen. Und die werden gehegt und gepflegt und die sind halt körperlich, wie wenn sie 10 Jahre alt wären, obwohl sie erst 4 Jahre alt sind, weil sie halt zur Dauerzucht verwendet worden sind. Unfassbar. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja, kommen wir zu etwas völlig anderem. Eigentlich Frank und mein Lieblingsthema. Ja. Musik. Gibt es eine Band, wo du sagst, wenn die irgendwo live spielen, dann fahre ich auch notfalls mit dem Roller dahin? Also da gibt es schon eine Band, da bin ich ja froh, dass die in letzter Zeit wieder live spielen würde, wenn sie denn dürfte. Das wäre Rage Against the Machine. Yeah. Sehr schön. Das war so mein Einstieg als Jugendlicher in das Genre von Musik und das ist eine Band, die verschwindet nie ganz von der Playlist seit Jahren und es wechseln die Lieder, aber gewisse Dinge sprechen mich zwar nicht mehr so an als im gesetzteren Alter, aber man versetzt sich dann vom Kopf her ganz gern zurück in die Zeit, wo man das sehr betroffen oder sehr, sehr berührt hat, die Musik und schwelgt an ihren Erinnerungen. Ich erwarb erst kürzlich eine CD dieser Kapelle. Ja, die erste, oder? Ja, die erste, genau. Die ist nämlich empfohlen von diversen Audiozeitschriften als Referenz-CD, um Boxen zu testen, tatsächlich. Das ist die mit dem brennenden Mönch von drauf, oder? Das ist die, genau, mit dieser Selbstverbrennung von diesem Mönch. Ich wusste auch mal, wie der heißt, das habe ich aber auch schon wieder vergessen. Naja, das hilft nichts. Das wird auch nicht besser. Nee, aber das ist zum Beispiel was, was ich mir auch sehr, sehr gerne mal anhöre. Das heißt, wenn die Richtung, dann wäre Red Hot Chili Peppers auch nicht weit weg, oder? Ja, es geht schon. Ist ein bisschen in die softe Ecken. Normalerweise wäre mehr so Amon Amarth, sowas in die Richtung aktuell. So finnische, norwegische, schwedische Kapellen abseits von ABBA. Ach, was jetzt? Okay, das passt nicht ganz zusammen. Kennst, Lieblingsband? Kennst du finnische Bands, Frank? Ich kenne keine einzige finnische Band. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, es kann sein, dass ich Musik höre von finnischen Bands, ohne zu wissen, dass es eine finnische Band ist. Aber das ist möglich. Ja, ganz typisch wäre zum Beispiel Findroll. Die spielen finnischen Humper-Metal. Was? Finnischer Humper-Metal? Ja, im Prinzip ist das Polka. Rhythmen mit Metal gespielt, also gemischt. Wäre das jetzt arg viel verlangt, wenn du mal kurz eins von den Liedern ansingen würdest, oder? Ach so. Doch, ja. Entschuldigung. Manchmal ist es gut, wenn man einfach ehrlich ist.

Ja, und das ist bei uns da leider nicht der Fall gewesen. Wir hatten dann keinen Berufsabschluss. Wir hatten nur einen einfachen Abitur als Zugang zur universitären Bildung. Ja, aber in die Wirtschaft sind wir trotzdem gegangen. In die Wirtschaft, ja. Und aber es ist auch so, dass, obwohl das ein technisches Abi war, ich kann mich erinnern, einer ist Arzt geworden, der ist auch immer noch Chirurg, oder? tätig. Da weiß ich gar nicht, welche Fachrichtung. Das müsste ich nochmal nachgucken. Macht Leichenbeschau. Aber ich wollte auch gerade sagen, Psychologe wahrscheinlich. Nee, der leitet auch irgendeine Fachabteilung. Ja, du kannst ja als Pathologe auch. Aber ist nicht Pathologie. Ja, boah. Endlich. Jetzt sind wir aber da mal Endlich was mit Menschen. Abgedriftet, genau. Ja, den nicht stören und dazwischenreden, oder? Nur weil wenn da wer der stört und dazwischenredet, Ja, dann wird es kritisch. Jo, ja, die gute Nachricht ist, uns haben keine Zuschriften erreicht, der Hörer, die jetzt was von dir wissen wollten und mit ausquetschen. Von daher. Ja, bliebe noch die Uli, ob sie eine Frage hat. Das große Ausquetschen überstanden. Achso, oder Uli hat noch eine Frage nach Österreich. Oder? Jetzt aber. Nee, nicht wirklich, nee. Aber Glück gehabt da noch. Ja, dann. Das ist gut. Dann kommen wir jetzt nach langer, langer Zeit. Viele haben es vermisst. Und jetzt ist es wieder soweit. Das große Backhaus-Cast-Gäste-Quiz. Ja, ich freue mich schon. Ihr auch? Yippie! Hurra! Juhu! Oh, ein Glöckchen. Bandmaschine freut sich auch. Wie wollt ihr das denn machen? Will jeder für sich alleine oder wollt ihr ein Team sein oder... Ich spiele mit der Losfee zusammen. Du spielst mit der Losfee zusammen, gut. Könnten wir das vielleicht so von Frage zu Frage machen? Denn ich habe mir eine Taktik ausgedacht. Das ist doch eigentlich auch vielleicht ganz clever so. Denn wenn wir uns bei der Antwort einig sind, dann spielen wir zusammen. wenn wir uns nicht einig sind, dann nimmt der, weiß ich nicht, der Peter B. und ich nehme C. Und dann haben wir 2-1 Chancen, einen Punkt zu kriegen. Okay, nehme ich mal C. Das wäre aber mit der Punktevergabe jetzt schwierig. Also ihr müsstet euch dann schon auf eine Antwort einigen. Das wäre schon. Gut, also mir ist wurscht. Also es ist egal. Ich mache es gerne allein. Mir ist auch egal. Zweit. Also dann notiere ich jetzt mal 3 Namen und dann schauen wir mal, wie das jetzt geht. Aber ich möchte gerne schon mal einen Bonuspunkt kriegen, denn ich könnte jetzt die Frage von vorhin beantworten mit der Pizza. Ja, dann auch rein, komm. Nee, denn es ist wirklich so, also dass wohl der Frühling durch Artischocken symbolisiert wird, der Sommer durch Tomaten, der Herbst durch Pilze und im Winter gibt es dann Schinken und Salami. Ah. Eigentlich habe ich jetzt direkt 4 Punkte verdient. Ne? Jetzt habe ich nur noch nicht klar, spielt jetzt doch jeder für sich? Ja, habe ich jetzt so verstanden. Ja, wenn okay. Sie es, kein Problem. Ja, schauen wir mal. Mir ist echt egal, das machen wir, ja. Ja, jetzt, jetzt fangen wir mal an. Ich muss nur wissen, wie sehr ich mich anstrengen muss. Du musst dich besonders anstrengen an der Stelle, ja. Weil du hältst ja hier die quasi das kleine Backhaus-Fähnchen hoch. Hallo. Winke, winke, winke, winke, winke, winke. Und wir machen heute Schätzfragen. Jawohl. Ja? Ich schätze mal, jetzt gibt es Fragen. Ich schätze auch, dass es jetzt Fragen gibt. Das ist wohl durchaus richtig. Ich mach mal einen zum Warm-up. Pass auf, dass ihr ungefähr wisst, wie das dann geht. Ne? Ich muss noch meinen Kopfhörer mit der Losfeder. Achso, okay. Ja, seid ihr soweit? Ja, alles gut. Gut. Wie oft schlägt das Herz eines Kanarienvogels pro Minute? A. 800 bis 1000 Mal, B. 150 bis 200 Mal oder C. 50 bis 70 Mal? B. Die schlagen schnell. Das war, ja. Ich würde auch zu B tendieren. Ich weiß nur, die sind schnell. Hui. Los, Fee. Ja. Ja, los, Fee. Jetzt aber mal. Jo, so Kanarienvogel. Also ich weiß, wie man es hinkriegt, dass das Herz nullmal schlägt. Das kann ich gleich jetzt. Ja, ist tatsächlich passiert. Meine Frau hat eine Zeit lang in so einer Blaskapelle gespielt und die sind an Weihnachten sind die immer in die Altenheime gefahren und haben da Weihnachtslieder gespielt. Und es war so, dass leider der Mann mit der Tuba unmittelbar neben dem Kanarikäfig sich aufgebaut hatte. Und als dann irgendwann Odo Fröhliche und Jingle Bells und alles zu Ende gespielt war, ist die Kapelle da abgerückt und der Kanari lag unten in dem Käfig drinne. Da wäre er nullmal gewesen. Wir sind aber nicht so ganz sicher, ob der jetzt einfach nur an dem Luftzug gestorben ist, an Sauerstoffmangel oder ob er sich erschrocken hat. Ja, was hat nehmen wir denn? Hat er Blähungen gehabt? Was nehmen wir denn da? Ich weiß nicht. Ach, ich höre jetzt übrigens auch so ein lustiges Lehrbuch. Weil die Kanarienvogel sind auch aus Grubengasdetektoren verwendet worden. Vielleicht war das so ein Reflex. Wenn der Methangehalt hoch war, ist, dass der Vogel von der Stange fällt. Vielleicht hat ja auch der Tuba-Spieler was Komisches gegessen. Ja, okay, lass uns mal dabei. Ich nehme A. Du nimmst A, das wäre... Ja, die Losvieh auch. Ja. Losvieh also, auch. Also 800 ja. bis 1000 Mal und Peter und Uli sagen jeweils 150 bis 200 Mal. Pro Monat, ne? Oder pro... pro Monat, ja, pro Minute. Pro Minute. So, die richtige Antwort ist die Antwort A. Der Frank hat... Ha! Das Herz eines Kanarienvogels schlägt in der Minute durchschnittlich 800 bis 1000 Mal. Das andere Extrem ist der Blauwal, der hat nämlich einen Ruhepuls von 6 Schlägen pro Minute. Boah. Ja, das ist mal geschillt, oder? Würde ich sagen. Ja, da muss ich jetzt hier da einen Strich beim Frank machen. Der Blauwal? Der Blauwal. Also ja, Blauwal steht hier. Blau. Hm? Hm? Ja, wieso? Cool. Hast du andere Informationen? Ich wollte es nur noch mal wissen, so. Falls die Frage kommt, wie oft schlägt das Herz eines Blauwals? Ja, das ist also die nächste, jetzt machen wir die nächste Frage. wie oft schlägt das Herz eines Nein. wie viele Buchstaben hat der längste Ortsname Europas? Hat er 28 Buchstaben? Hat er 39 Buchstaben oder hat er sogar 58 Buchstaben? C. C. Also ich könnte mir vorstellen, das ist bestimmt so ein, ich habe mal so Ortsnamensschilder gesehen, ich glaube aus, war das Finnland? So ewig lang, wir hatten ja auch eben schon so eine finnische Band, ne? Ja, nee, ich glaube in Irland oder auch in Island auch, ne? Die haben so lange Namen, ne? Ja, gut, Island scheidet jetzt bei Europa aus, aber... Nee, ja. Oder? Ah, ja, weiß ich jetzt nicht. 58, 102, wie viel waren das gleich noch? 28, 39 oder 58 Buchstaben wäre die Frage. 58 ist ja schon echt der Hammer, ne? Das ist ja, ich nehme, 32. Hör mal, waren die Isländer nicht die bei der EM im Fußball immer dieses Huch gemacht haben? Das war doch die EM, ne? Das ist möglich, ja. Ja. Waren das Isländer? Oder? Also doch Europa, ne? Das ist ja verrückt. Da sitzt die hier und weiß nicht, ob Island zu Europa gehört. Und die Frage ist eigentlich, wie viele Blauwale schlagen mit ihrem Herz? Hallo, ich weiß, dass Island zu Europa gehört. Ich wollte es halt nur nicht so deutlich sagen. Hallo. Ja. So, was jetzt? Genau. 32. 32, oder? Sagt der Frank. Genau. 32 war gar nicht im Angebot, aber finde ich super. Ja, dann halt B. 28, 39 oder 58? 39. 39, also B, okay. 39, genau, ja, mein Alter nur so ungefähr. Hm? gefühlt 39, zumindest mittags. Jetzt bin ich gespannt. Der Rest googelt oder schweigt? Nee. Was? Ich habe schon längst C gesagt. Ach, du hast C gesagt. Ich habe auch C gesagt. Oh, das, ja, ganz am Anfang. Das ist an mir vorbeigelaufen. Entschuldigung. Jetzt passt auf. Es ist auf jeden Fall. Ja, es ist Antwort C. Es sind 58 Buchstaben. Du musst das jetzt vorlesen. Genau, die stehen auch hier in loser Reihenfolge auf diesem Zettel. Magst du es abtippen? Ich kann es buchstabieren. L-L-A-N F-A-I-R-P-W-L-L-G-W-Y-N-G-Y-L-L-G und so weiter und so fort. Ich schreibe das nachher mal in den Chat, wenn ich nachher beide Hände frei habe. Und es sind tatsächlich 58 Buchstaben und das ist ein Ort in Wales. In Wales? Genau. Der Name bedeutet so viel wie Marienkirche in einer Mulde weißer Hasen in der Nähe des schnellen Wirbels und der Kirche bei der Roten Höhle. So. Das auf Walisisch, dann hast du den längsten Ortsnamen Europas. Fantastisch. Fantastisch, gell? Ich weiß gar nicht, da sind kaum Vokale drin. Das ist wie auf unserer Polentour. Ja. Sehr große Schwierigkeiten hatte. Ich werde den nach der Aufnahme, werde ich den hier im Chat noch nachliefern. Der Herr Gorbatz hat das schon, genau. Also das, was ihr da, diese lose Reihenfolge, die man unten im Chat jetzt lesen kann, das heißt irgendwas mit Marias Kirche, Mulde, Weiß, Hase, Guten Nacht, sagt und Fuchs und neben der Roten Höhle. Das, wie wenn wer das Kreppelblättchen ausgeschüttet hätte, oder? Das war schon mal sehr, sehr schön, finde ich. Im Großen das Bahnhofsschild davon hinten ist gut. Ja, vor allem, wenn du da aus dem Urlaub eine Postkarte hinschicken willst, ne, dann bist du bekloppt, oder? Hey, wo wohnt die Liesel nochmal? Ja, die wohnt doch hier in dem Öle. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Hatte ich schon erwähnt, diese Frage. Ganz hinten steht Goch, das ist am Niederrhein, das kenne ich. Diese Fragen wurden uns gesponsert vom Raiden nebenbei, dem Chef der Pott-WG hier, wo wir uns befinden. Dafür immer wieder vielen, vielen Dank, sowohl für die Pott-WG wie auch für diese tollen Fragen. Und jetzt kommt eine, die finde ich sehr, sehr passend für heute. Achso, das ist die Antwort, die sollte ich jetzt nicht vorlesen. Wie? Auch mal ein Ding, wir formulieren eine Frage dazu. Ja, das gibt's doch auch. Das ist ja Jeopardy. Ja, was ist eine Frikadelle? Nee, egal. Genau. Wie lang ist die gemeinsame Grenze von Bayern und Österreich? So, jetzt bin ich gespannt. 318 Kilometer? Sind es 818 Kilometer? Oder sind es 1318 Kilometer gemeinsame Grenze zwischen dem Freistaat Bayern und Österreich? Ich nehme B. Ich weiß es nicht und nehme auch B. Frank nimmt B, Uli nimmt B. Na, wenn ich überlege, wenn man jetzt eine Landkarte ganz, ganz weit rein vergrößert, dann ist ja das unheimlich, wenn man da jeden Zentimeter nachgeht, das ist ja keine gerade Linie, sondern da ist ja irrsinnig viel Wegstrecke im Detail verborgen. Ich würde C versuchen. Du würdest C versuchen, 1318 Kilometer. Weil das kann natürlich sein, wenn der Hügel rauf und runter geht, ne? Okay, die richtige Antwort ist B. Die gemeinsame Grenze zwischen Bayern und Österreich ist 818 Kilometer lang. In Niederbayern sind es 151, in Oberbayern 439 und in Schwaben 228 Kilometer. Warum das hier extra nochmal aufgeteilt ist in verschiedene Regionen. Ja, die Schwaben haben an Grenze gespart. Erschließt sich mir nicht. Also B wäre die richtige Antwort gewesen und das hat gesagt, wer hat es gesagt? Ja, ich. Uli hat's gesagt. Die Losfee und ich. Die Uli. Oh, die Losfee muss ich hier noch mit draufschreiben beim Frank. Das habe ich ganz vergessen. Entschuldigung. Oh, das gibt Mecker. Nächste Woche. Komm du mir nach Hause. Komm du mir nach Hause. Ja, sehr, sehr schön. Also, machen wir weiter. Wie viele Einzelteile hat das größte kommerziell erhältliche Puzzle der Welt? Ach du liebe Zeit. Sind das 9700 Teile? Sind es 48.000 Teile? Oder sind es 1.150.000 Teile? Das größte, käuflich erwerblich, würde ich sagen. Ja? Das ist eine Packung Paniermehl, oder? Ja, es könnte auch der Zuckerwürfel sein, aber ich weiß es nicht. Sagt was. Boah, wie viel war die mittlere Zahl noch? 48.000 Teile wäre B. Und die erste war 3.000? Die erste war 9.000, also nochmal A, 9.700, ja. B, 48.000 oder C, 1.150.000. Ich würde sagen B. Ja, ich nehme auch die Mitte, das B. Ich nehme A. Und die Losfee auch. Okay. Antwort B ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Das Puzzle heißt Travel Around the World und kostet ca. 400 Euro. Das größte Puzzle überhaupt wurde 2008 in Ravensburg aus rund 1,15 Millionen Teilen von ca. 15.000 Puzzlefels zusammengesetzt. Das fertige Werk hatte eine Fläche von 600 Quadratmetern. Ach du Schande. 600 das ist also das tatsächlich größte, das kann man aber nicht kaufen, hatte 1,15 Millionen Teile. Und das ist zumindest entspannter wie Domino Day, oder? Ja, du hast auch wieder recht. Ne? Ist nicht so schlimm, wenn einer umfällt. So, das heißt, Peter und Uli bekommen jeweils einen Punkt. Oh, das heißt, wie stelle ich mir 600 Quadratmeter vor? Ein Fußballfeld hat 500. Ist das richtig? 50 mal 100, ne? Ist möglich, ja. Nee, das wäre ja ungefähr Quatsch, was ich sage. Ja, wir sollten uns nicht, sollten uns nicht auf Gebiete begeben, wo wir uns nicht auskennen. 50 mal 100. Naja, egal. Ich überlege das aber gerade auch. Wo will man das denn hinlegen? Das kauft man sich ja nicht und lädt es dann auf dem Wohnzimmertisch aus. Naja, da musst du schon irgendwo eine Wiese oder einen großen Platz haben oder so. Ja, und dann regnet es, ja. Ja, das wird einmal unterm Zern einmal rundum baut im Kreis, oder? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kann YouTube die Frage beantworten. Vielleicht gibt es da irgendwas. So, kommen wir zu einfacheren Dingen. Wie viel Halswirbel hat eine Giraffe? 7, 48 oder 172 Halswirbel? 7. Das war schnell. Ach so, Halswirbel. Ich glaube auch. Hieß es nicht, die haben genauso viel wie Menschen? Ja, ich bin auch bei den dabei. Es sind erstaunlicherweise genauso viele wie beim Menschen. Also 7 Stück. Sehr, sehr gut. Ja. Kriegt jeder einen Punkt. 600 Quadratmeter wäre eine Fläche von 20 mal 30 Metern. Das ist kleiner wie ein Fußballfeld. Aber noch groß genug. Also eine Sporthalle muss man da mindestens. Es tut mir leid, dass ich da jetzt hängen geblieben bin mit dem Puzzle. Aber das hat mich fasziniert. Mhm. Also fast so groß wie ein Proberaum, oder? Ja, knapp drunter. Der hat nicht mehr in der Volumenberechnung so viel wahrscheinlich. Naja, egal. Ja, ich wollte gerade sagen. So, wie viele eingetragene Vereine gibt es denn in Deutschland? Ach du Scheiße. Gibt es etwa 200.000, etwa 400.000 oder sind es sogar 600.000 eingetragene Vereine in der Bundesrepublik Deutschland? Sind das nicht mehr? Das wundert mich jetzt, dass das so wenig sind. Vereinsmeierei in Deutschland. Ich würde okay, ich sag auf die 600.000 gehen. Ja, C, ja. Das ist richtig. Laut einer Erhebung von 2016 gibt es mehr als 600.000 eingetragene Vereine in der Bundesrepublik Deutschland. Den größten Anteil haben mit ca. 22% die Sportvereine. Aha. Wahrscheinlich war dann das Excel-Sheet voll und sie haben nicht weiter da. Genau. Der DIN A4-Block war voll. Gab keinen neuen mehr im Budget. Was glaubt ihr denn, wie viel Prozent der Deutschen drücken morgens am Wecker oder am Smartphone mehrmals die Schlummertaste? 99. Sind das 24%, 39% oder 54%, die das tun? 54? Ja, würde ich auch sagen. Mehr als die Hälfte? Das wäre mehr als die Hälfte der Deutschen, die morgens am Wecker oder am Smartphone die Schlummertaste drücken. Was meinst du, Frank? Boah. Ein Viertel, 25%. Gab's das? Es gab 24. Ja, dann nehme ich das. Ja. Und 24 ist richtig. Ja. Etwa die Hälfte der Wecker- und Smartphone-Benutzer drücken dabei mindestens einmal auf die Schlummertaste, um noch etwas weiter zu schlafen. 24% tun dies in der Regel mehrmals, 23% nur einmal. Das ist, denke ich, Wissen, was man durchaus mal bei irgendeiner unnützen Diskussion mal. Genau. Man muss ja sagen, ich werde meistens vor dem Wecker schon munter, weil mir das Ding einfach am Keks geht. Und ich schalte es halt dann aus, bevor es zum Läuten anfängt. So ist das. Im zunehmenden Alter wird das anders. Da bist du vor dem Wecker wach, weil die Blase einfach voll ist. Und wir, wenn nicht. Ja, ich sage auch immer, wie schön, wenn man noch wach wird vorher. Ja. Ne? Das ist, ja. Für das gibt es einen Matratzenschoner, oder? Ja, Emma Plus. Achso, Emma One. Nee, egal, ja. Kann man mit Gewicht heben. Nee, Werbung. Machen wir ein andermal. Ach, du guckst ja wieder Werbung. Ja, ja, ich gucke tatsächlich sehr, sehr gerne Werbung. Ich finde diese kleinen Filmchen zwischendurch manchmal besser als das Hauptprogramm. Gerade bei so Qualitätssendern wie Sat1 oder RTL. Ja. Also wenn es einem so richtig schlecht geht, dann muss man einfach nur so ein eigenes hauseigenes Format von RTL mal anschauen. Dann ist man wirklich dankbar für sich, für sein Leben und dafür, es könnte viel dass doch kommen. Genau, dass nicht gerade alles gar so schlimm ist. Ja. Haben die nicht ab 0:01 irgendwie so Werbungen mit Anrufaufforderung? Ja, das ist aber doof, da anzurufen. Das geht ins Geld. Ich mache alles, was deine Frau nicht macht. Ja, dann nehme ich Rotkohl mit Klößen. Naja. Schöne Wahl. Anderes Thema. Wie viele Menschen waren denn bisher auf dem Mond? Waren das 7? Waren es 10 oder waren schon 12 Menschen auf dem Mond? Ich glaube 10. Ich sage einfach mal 12. Ich glaube, das waren so viel, ja. Okay. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß das überhaupt nicht. Das ist, habe ich auch gar kein Gefühl dafür. Warte mal, wie viele Missionen sind denn da oben angekommen und haben auch tatsächlich den Mond betreten? Tja. Das weiß ich nicht. Egal. Dann nehme ich einfach mal A. Frank sagt 7 Stück, Uli sagt 10 und Peter hat, was ihr sagt? 10. Ah, 10 Stück. Und du hast. Nee, ich wollte das höchste. C, ja, C. Nehmen, C, ach, C. C und C. 10 ist, genau. Ich mache es nochmal in Zahlen. Ja, Entschuldigung. 7, 10 und 12. Und die Uli hat recht, es waren tatsächlich 12 Menschen, die den Mond betreten haben. Ja, cool. Neil Armstrong, 1969 der Erste. Harrison H. Schmidt, 1972 der bisher letzte Mensch auf dem Mond. Den letzten Mensch auf dem Mond kennt wahrscheinlich kein Mensch. Also ich nicht. Ich hätte es nicht gefunden. Sind ja alle wieder runtergekommen. Das steht jetzt hier nicht. Versuchen die Chinesen gerade rauszufinden. Vielleicht repariert auch noch irgendjemand den Mondbuggy immer noch. Das wissen wir nicht genau. Mit so einem meterlangen Bart. Da gibt's doch, ja, der wartet auf die ADAC-Pannenhilfe, oder? Da gibt's nebenbei auch einen schönen Film. Moon heißt der, glaube ich. Ne? Ja, genau, wo sie den auf dem Mond vergessen haben. Genau. Oder der Marsianer. Aber da ist der Film nicht so, dass das Hörbuch besser, muss ich sagen. Das ist das Buch besser. Neu, wärst du gesehen, Iron Sky, der greift das Thema auf. Das ist richtig, aber das ist ja die dunkle Seite des Mondes. Das ist ja was wieder ein ganz. Für so Themen sind wir nicht zuständig hier. Scheiße kalt.

Es wird eigentlich verwendet für qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte. Ach so. Ich dachte immer, Landwirte stehen mehr auf Branding. Aber egal. War da nicht früher bei der Kraftwerbung auch immer so ein Brandeisen mit? Naja, ja, okay. Ist auch was lang her, ne? So, dann kommen wir zum Sport. Sport, Sport. Neues aus dem Sport. Hoffentlich nicht Fußball. Hoffentlich nicht Fußball. Naja, kann man auch andere Sachen drin machen. Egal. Gut. Aus wie vielen rautenförmigen Kissen besteht die Hülle der Allianz Arena in München? Ja? Ja, ihr habt die alle schon mal gesehen, hoffe ich, oder? Zumindest mal auf dem Bild irgendwo. Einzeln gereinigt. Ja. Also die Arroganz Allianz Arena in München. 961 Kissen, sind es 1762 oder sind es 2784 einzelne rautenförmige Kissen, die die Außenhülle zieren? Wie viel sind's? Keine Ahnung. Und nachdem mir Fußball ja relativ egal ist, so wie diverse Reissäcke und Fahrräder, die in China umfallen, ich würde die goldene Mitte nehmen. Also B. Ja. Okay. Die ist ja nun ziemlich groß, ne? Ja, ich nehme die größte Zahl. Egal, ja, die würde ich auch war, nehmen. Also die 2784. Genau, auch wenn mich völlig irritiert, dass die Raute eigentlich einem ganz anderen Verein gebührt und da in München. Aber naja, gut, was soll's. Nehmen wir dann halt wie 2700 und ein paar Sekunden. Ich glaube, die ein oder andere Raute hast du im Raum Bayern auch irgendwo. Ja. Ja. Immer wenn der Merkel auf Besuch ist, oder? Das auch. So, Antwort C ist richtig. Die Allianz Arena besteht aus 2784 jeweils 0,2 mm dicken Folienkissen aus ETFE-Folie. Diese bilden zusammen 65.500 Quadratmeter Bedachung und Fassade. Wahnsinn. Und man kann die beleuchten auch noch, wer das schon mal gesehen hat. Das habe ich tatsächlich schon. Ja, die können da, die können was. Antwort C. Da hat der Frank recht, ne? Ja, und Uli. Uli auch? Ja, Uli, ich auch. Uli hat auch C. Und die Losfee. Ja, das heißt, Uli und Frank liegen gleich auf. Ha. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, wir spielen noch zwei Fragen. Mhm. Weil mit zwei Fragen könnte der Peter auch noch aufholen. Wenn, dann wäre es ein Triple unentschieden quasi, ja. Also wenn Fußballfragen dabei sind, habe ich jetzt schon verloren. Ich werde jetzt Fußballfragen raussortieren, okay? Dann machen wir das so. Danke. Damit da, Peter, streng dich an. Genau. Wir bleiben mal bei der Vögelei, Ornithologie, so wollte ich sagen. Wie viele Schläge kann ein Specht pro Sekunde ausführen? Specht. Ne? Bist du, oder? Kopf, ja, Kopf auf Holz. Kenne mal. Schafft der in der Sekunde 8 Schläge, 20 oder 34 Schläge? So ein Specht. Boah. Also 34, okay, ich will mal noch nichts sagen. Da geht ja wie Maschinengewehr. Ne? Also ich mache 8. Ich sage und? Das Kleinste mal erst. Frank sagt 8. Ja. Nee, ich gehe wieder in die Mitte. Hm? Okay. Ist sogar 8. Sonst kriegt er ja wieder blöd dabei, oder? Ja. Naja, die Spechte sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, dazu irgendwie bei irgendeinem Forschwettbewerb mitnehmen oder so. Ne? Das, na egal. Also ein Specht kann bis zu 20 Schläge pro Sekunde ausführen. Was? Wobei jeder Schlag einem Bericht in der Fachzeitschrift Nature zufolge vergleichbar mit einem Aufprall des Schnabels mit 25 Stundenkilometer gegen eine Wand ist. Wahnsinn. So. 20 Schläge, das ist ja schon ein Ton, das sind 20 ja. Hertz. Naja, das macht ja auch Kraft. Ne? Ja, das wäre dann aber so ein ganz tiefes Brummen. Ja. So, wer hat die goldene Mitte gewählt gehabt? Die Uli? Krass, der Peter. Ich war und, die goldene Mitte. Und Peter auch, ne? Uli. Na, Peter hat das Niedrigste. Aha. Ich habe nicht so viel zugetraut. Okay. Oh, Peter, dann wird es schwierig jetzt. Also, komm, mach mal die letzte Frage. Uli führt. Ja, also und? Letzte kann die schon mal nicht mehr werden. Das ist ja schon Uli mal gut. Nee, aber Frank könnte noch einen Gleichstand herstellen. Ja. Und um das jetzt ein bisschen, mal auch in die Schlüpfrige Gegend zu bewegen. Kommt was mit Glatteis? Nein, nein, nein. Seifenherstellung? Nein, nein, pass auf, pass uns ab. Wie viele Unterhosen besitzt der deutsche Mann im Durchschnitt? Ich denke, das ist auch eine schöne Abschlussfrage. Drei? Für diese. Ja, was lachst du denn jetzt schon? Ich habe ja nicht mal die Zahlen vorgelesen. Ja. Der deutsche Mann im Durchschnitt. Jetzt bin ich gespannt. 1,5? Nein, Quatsch. Das war. Nein, das war löschen, das war Spaß. Also, okay, im Durchschnitt. 16, 21 oder 30 Stück Unterhosen, deutsche Männer, wie viel? Pro Kopf. Sagt man da pro, darf man da pro Kopf sagen? Ist doof, ne? Pro Kopf? Whatever, ja. Im Durchschnitt. Der deutsche Mann, wie viel Unterhosen besitzt der deutsche Mann? Pro Backe oder insgesamt? Ich glaube, es geht um die Komplettverhüllung. 16, 30, 16, 21 oder 30. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Bitte. Goldene Mitte, egal was es ist, ja. Uli nimmt immer die goldene Mitte, siehste? Nee, nicht immer, nicht immer. Aber oh, okay. Ich sag 16. Ist sogar 16, die kann man eh finden. Die kann man eh finden. Ja, ich sag mal so. Hättet ihr mal auf die Uli gehört, ne? Ja. Tada. 21. Der Unterhosenbesitz des deutschen Mannes liegt, um genau zu sein, bei 21,4 Exemplaren pro Kopf. Hm. So eine Erhebung im März 2019. Für die über 1000 Männer befragt wurden, jedes Jahr kommen 7 neue Unterhosen hinzu, beziehungsweise werden ausgetauscht. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss für diesen Abend, dass wir das endlich geklärt haben. Ja. Das ist herrlich. Bleibt die Frage, wer hat meine anderen 2 Unterhosen? Naja, gut. Also, ich sag damit mal, damit hat die Uli gewonnen, ja, jawohl. Juhu. Und zwar mit, in dem Fall, 10 Punkten. Der Peter hat 5 und der Frank und die Losfee haben 7. Das müssen wir teilen durch. Also habt ihr 3,5. So. Ja, wunderbar. Ja. Das ist ich würde sagen, du hast deinen Ruf als bester Quiz-Teilnehmer aller Zeiten wieder alle Ehre gemacht, lieber Frank. Zumindest der Fairnesspreis geht natürlich auf jeden Fall an dich. Das ist ganz klar. Ja, und der Pokal für dieses Quiz, eine Unterhose mit leichten Gebrauchsspuren, geht in die Eifel. Herzlichen Glückwunsch. Ja, super, vielen Dank. Yeah. Bravo, ja. Toll, super. Adresse habt ihr, ja. Ja. Oh, herrlich. Wie schön. Also, die Unterhosen haben jetzt das rausgerissen. Gut. Die Unterhose hat es rausgerissen? Wow. Sozusagen. Blöd wäre, wenn sie es reingeritten hätte, oder? Ja, das ist die gute Schießer mit Eingriff und du weißt nie, wann dieser Eingriff stattfinden soll eigentlich genau. Naja. Ach nee, das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das können wir mal an anderer Stelle ausdiskutieren. Ja. Sehr schön. Ach, cool. Mir hat es Spaß gemacht. War doch viel Nettes dabei. Super. Ja, ich würde sagen, also nochmal herzlichen Dank an den Sven. Das ist super, das Ding. Das macht Spaß. Ja, das war quasi schon jetzt auch dann fast die Schlussrede für den heutigen Podcast. Der deutsche Mann besitzt im Schnitt 21 Unterhosen. Im Schritt oder im Schnitt? Im Schritt. Ja. Ich geh da sofort nachzählen gleich. Ja, ja, dann mach's mal. Mach's mal in Ruhe. Nicht, dass das auch wieder unter Durchschnitt ist bei mir. Da haben wir da die FKK-Anhänger auch mitzählt. Herrlich,